Ein Kind ward hier geboren. Jetzt sei mein Name erkoren. So ist nach Meisterweis und Art, denn eine Meisterweise geschaffen ward, dass die einen guten Namen trag. Dran jeder sie erkennen mag. Verliebt es dem Karte Gesellschaft, was euch hier zur Stellschaft. Eine Meisterweise ist gelungen, von Junker Walter gedichtet und gesungen, der jungen Weise lebender Vater, gut mich und die Pognerin zu Gevatter. Weil wir die Weise wohl vernommen, sind wir zur Taufe hierher gekommen, auch dass wir zur Handlung Zeugen haben, ruf ich Jungfer Lehn und meinen Knaben. Doch dass zum Zeugen kein Lehrbube tut und heut auch den Spruch er gesungen gut, so mach ich den Burschen gleich zum Gesell. Knie nieder, David, und nimm diese Schell! Steh auf, Gesell, und denk an den Streich. Du merkst dir dabei die Taufe zugleich. Fehlt sonst noch was, uns keiner steht. Weiß, ob sich gar einer Notaufe gilt, dass die Weise macht, erhalten zu leben, will ich nur gleich den Namen ihr geben. Die selige Morgentraum deut weise, sei sie groß und schad und Bruch. Die jüngste Gevatterin spricht den Spruch. Mir Wie die Ihr seht, wie hoch sie blieb in den Meister mehr. Abwacht uns treuen üble Streit. Zerfällt erst deutsches Volk und Reich in falscher, welcher Majestät. Ein Fürst halt mehr sein Volk versteht. Und fälschend uns mit welchem Pfand, sie pflanzen uns in deutsches Land. Was deutsch und echt ist keiner mehr, lebt nicht in deutscher Meister. Und sag ich euch, ihr eure deutschen Meister, anbannt ihr gute Geister, and